This is a Cinema Beats Production. Von heute auf morgen habe ich alles aufgegeben. Aufgegeben, um diesen Weg zu gehen. Um einen neuen Abschnitt des Lebens auf andere Art und Weise zu sehen. Doch ich merke, es war falsch, weil ich meine alte Gang immer noch mag. Mit der immer im Einklang war, Nacht für Nacht und Tag für Tag. Doch nun ist nur Beton um mich. Mir fehlt das sonnenscheinende Licht, was durch grüne Blätter den Tag hervorsticht. Es ist der Beton, der jetzt aus mir hier spricht, weil er mein helles Leben im dunklen Licht jeden Tag erlischt. Es ist für mich nur, ja nur noch aufregend. Ja Leute, ich vermisse sie, meine alte Gang. Ich weiß es nicht, ja soll ich gehen? Ich weiß es nicht, was alles so richtig.